Wenn vom kolumbianischen Austausch die Rede ist, konzentriert man sich häufig auf den Atlantik. Mit der Kolonisierung der Philippinen bauten die Spanier jedoch ein globales System des regelmäßigen Austausches auf, das Amerika mit Europa und Asien verband. Zwischen Manila und Acapulco in Mexiko, das damals Neuspanien hieß, wurde ein Galionenhandel eingerichtet, mit dem seit 1573 in den meisten Jahren 2 vollbeladene Schiffe Waren zwischen Asien und Amerika transportierten. Im späten 17. Jahrhundert wurde zwar Weizen unter spanischer Direktive auf den Philippinen erfolgreich angebaut, aber der unmittelbare Einfluss der Europäer auf die landwirtschaftliche Tätigkeit war geringer als in großen Teilen Amerikas. Hier fanden neue Pflanzen und Tiere vor allem auf lokaler Ebene ihren Weg in die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Verantwortlich waren dafür sowohl die indigenen Bevölkerungsgruppen als auch die unabhängigeren religiösen Orden. Die Süßkartoffel kam aus Nord- und Mittelamerika und wurde schon bald auf vielen brandgerodeten Feldern angebaut, denn sie hatte ähnliche Eigenschaften wie die einheimischen Yams- und Taro-Pflanzen. Welchen Weg aus der Neotropis sie zurücklegte, erkennt man an Berichten aus dem 16. Jahrhundert. Danach bezeichneten die indigenen Gemeinschaften auf den Philippinen die Süßkartoffel als Camotes, das Wort für die Pflanze in Nahuac und der Utu-aztekischen Sprache. Neu hinzu kamen auch Tomaten, Papayas, Ananas, Agave, Kürbis, Tabak und die Kartoffel, über deren Weltreise wir im nächsten Kapitel noch mehr erfahren werden. Zooarchäologische Untersuchungen an Fundstätten auf den Philippinen zeigen, dass es Ziegen auf der Inselgruppe bereits vor der spanischen Einwanderung gab. Schafe und Pferde dagegen wurden wahrscheinlich von den Spaniern eingeführt. Rinder scheinen jedoch zumindest bis zum 18. und sogar zum 19. Jahrhundert nur in begrenztem Umfang gehalten worden zu sein. Noel Lamano, ein Zooarchäologe von den Philippinen, der im Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte arbeitet, formuliert es so: Die indigene Bevölkerung nutzte Wasserbüffel schon lange als Zugtiere und wegen ihres Dunks. Und in den ländlichen Gebieten der Inselgruppe ist das noch heute der Fall. Deshalb brachten die aus Europa hinzugekommenen Tiere vor Ort weitaus weniger Nutzen. Eine Ausnahme waren nur wenige wohlhabende spanische Grundbesitzer, die Tausende von ihnen in gewinnbringenden Herden hielten. Wie das Beispiel der Philippinen zeigt, war die Ausbreitung von Nutzpflanzen und Tieren aus den Regionen ihrer Domestikation in neue ökologische Umfelder weder umfassend noch einheitlich von Europa diktiert oder zwangsläufig wünschenswert. Dies betont die Archäobotanikerin Amanda Logan, Professorin an der Northwestern University, Illinois, in Zusammenhang mit der Verbreitung des Maises im tropischen Westafrika. Die Einführung dieses Getreides galt häufig als Segen für einen Kontinent, der oft so dargestellt wird, als sei er zur Knappheit verdammt. Das schnelle Wachstum und die hohen Erträge der Pflanzen schufen die Möglichkeit, große Überschüsse zu erwirtschaften und die lokale Bevölkerung zu ernähren.